Dann ging es ja auf Paris zu. Und wir haben den ganzen Tag am Radio gesessen. Und immer wieder die Frankreich-Fanfare. Die älteren Frauen, die den Weltkrieg noch erlebt hatten, die hatten Angst, dass was schief geht. Und dass der Vormarsch plötzlich zum Stehen kommt, wie 1914 damals. Und dann fiel tatsächlich Paris. Und da hatten wir alle das Gefühl, jetzt ist es geschafft. Jetzt ist das alles bald zu Ende. Unsere Evakuierung und der ganze Krieg.